Ein weißes Haus mit blauen Türen und blau gestrichenen Fensterläden. Ein Schaufenster in der Mitte. Oben drüber steht Hitsville, USA. Das ist die Heimat von Motown. Angefangen hat alles mit $800, die sich Berry Gordy von seiner Familie geliehen hat. Smokey Robinson, Sänger der Miracles und Motown-Musiker der ersten Stunde, erinnert sich. Am ersten Tag waren 5 von uns da. Und Barry hat zu uns gesagt, wir machen nicht nur schwarze Musik, wir machen Musik für alle, für die Welt, die alle genießen können. Mit großartigen Beats und Geschichten und unsere Qualität wird immer hoch sein. And our quality is always going to be high. Tamla ist der Anfang der amerikanischen Hitfabrik. Gordy gründet gleich 2 Labels, Tamla und Motown, denn Radiostationen durften nicht zu viele Songs von einem Label spielen. Doch bald liefen sie überall. Miracles, Four Tops, Supremes oder Jackson 5. Für Marvin Gaye war Motown die Schule fürs Musikgeschäft. Das war meine Lehrzeit. Stevie, die Supremes. Wir haben einander geholfen. Ich habe das meiste meines musikalischen Handwerks da gelernt. Das hat viel Spaß gemacht und ich hätte für diese Möglichkeit womöglich sogar bezahlt. Es ist das erste schwarze Label, das wirklich den Durchbruch schafft. Ihre Hits landen immer wieder in den Charts. Es ist dieser Sound. Wiedererkennbar. Motown. Tambourin, Bläser, Bass, dazu Melodien, die ins Ohr gehen und Gesang, der angelehnt an die Gospelmusik wie ein Gespräch zwischen Sänger und Backup ist. Der Erfolg ist kein Zufall, erzählt Smokey Robinson im Breakfast Club. We would go out. Wir sind auf die Straße gegangen, haben Leute in ihren Autos angehalten und gefragt, ob sie sich ein bisschen Musik anhören wollen. Dann haben wir ihnen 4, 5 Sachen vorgespielt und gesagt, schreibt die Reihenfolge auf, was euch am besten gefallen hat. Oder wir haben die Sekretärinnen reingeholt, dass sie aufschreiben, was ihnen gefällt. Motown, das war ein 24-Stunden-Betrieb. Hier wurde ständig Musik produziert, jeden Freitag dann die große Abhörrunde. Da wurde abgestimmt, welche Songs am besten sind. Qualitätskontrolle, wie bei Ford, wo der Motown-Chef mal selbst am Band gearbeitet hat. Ein harter Konkurrenzkampf und trotzdem erinnern sich die Musiker geradezu liebevoll an die Anfangszeit. We had a family and people didn't believe that. Wir waren eine Familie. Wir waren nicht nur Künstler. Wir haben uns zu Hause besucht, sind zusammen ausgegangen, bowlen gegangen. Wir haben zusammen abgehangen. Das war wie eine Familie. We hung out. It was like family. It was family. Und Motown hat die schwarzen Musiker vorbereitet, damit sie bei einem Massenpublikum gut ankamen. Dafür mussten sie jede Woche 2 Tage in die Motown-Schule gehen. Die Lehrerin hat die Mädels mit Büchern auf dem Kopf rumlaufen lassen für eine gute Haltung. Die mussten 10, 20 Mal aus dem Auto aussteigen, bis sie wussten, wie man das grazil macht. Wir haben gelernt, Interviews zu geben, Choreografie, Bühnenpräsenz. Wir haben alles da gelernt. Ende der 60er Jahre verlässt ein prägendes Songwriter-Trio Motown im Streit um Geld. Anfang der 70er zieht Motown von Detroit nach Los Angeles, um auch im Entertainment- und Fernsehbusiness mitzumischen. Diana Ross verbeugt sich vor Motown-Macher Berry Gordy. Danke dafür, dass er mich in der Musikindustrie etabliert hat, dass er an mich geglaubt hat für seinen großen Beitrag zur Musikindustrie. Ich bin mir nicht sicher, dass wir ihm immer die gebührende Anerkennung zollen. The Motown Family. Stevie Wonder ist der einzige Künstler, der noch aus der Anfangszeit bei Motown ist. Inzwischen gehört das Label zu Universal. Motown hat den USA viel mehr gegeben als nur gute Musik. Zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung hat die Musik Brücken gebaut, erklärt Smokey Robinson. Damals haben sich Schwarz und Weiß noch nicht gemischt. Wenn wir auf der Bühne standen, waren Schwarze auf der einen und Weiße auf der anderen Seite. Ein Jahr später war das ganz anders. Die Musik hat sie zusammengebracht. Alle waren im gleichen Bereich und haben zusammen getanzt. Eine Erfolgsgeschichte aus Motor City, Detroit. Motown, das ist Sound, Style und Soul. Und das fühlt sich auch nach 60 Jahren ganz und gar nicht alt an.